Und da habe ich Herrn Rechtsanwalt gefragt, ob ich mal runterfahren sollte, ob das richtig wäre. Und dann sagte er, ja, das tun Sie, aber gehen zunächst zu Notar Rotscher in Rotscher. Und dann bin ich zu Notar Rotscher in Rotscher gegangen sofort und habe ihn gebeten, habe ihn gefragt, ob er mal, mich interessierte die Inventaraufnahme, denn es wären ja auch Einbrüche gewesen und ich möchte jetzt wissen, was gestohlen worden wäre. Es war durchgesickert, es war eingebrochen worden. Und der Alsina, der Verwalter, den Braun und ich eingesetzt hatte, der hatte die Inventaraufnahme. Und dann bin ich mit Roger Erocha, mit diesem Notar, zu dem Herrn Alsina gegangen und dann sind wir gemeinsam raufgefahren. Und da habe ich alles in Augenschein genommen und ich habe nicht gesehen, dass etwas gestohlen worden ist. Und dann wurde uns erzählt, der Alsina sagte, ach, das war ja alles fingiert, das hat ein Amerikaner fingiert, diesen Einbruch. Die haben angeblich Schmuck verloren und die hatten gar keinen Schmuck, das waren ja ganz arme Leute. Die hatten das den ganzen Winter oben gewohnt. Und, warten Sie mal, ach, das mit dem Einbruch, jetzt weiß ich es, das hat der mir das geschrieben hat, das hat der Manuel geschrieben. Der ist Portier im Luxushotel von Santa Marta. Das ist der Ort, der Nähe ist. Ja, der liegt, wenn hier der kleine Berg von Braun ist, liegt hier unterhalb ein Luxushotel, riesig groß, können 400 Leute wohnen. Und der Portier, der kam täglich zu uns rauf, zu Braun und zu mir. Und mit dem stellten wir uns gut, weil es der einzige Nachbar war, nicht wahr? Damit, wenn da eingebrochen wurde, dass der was sehen konnte. Bei dem Luxushotel brannte Licht. Und das schien so ganz rauf, also ganz vollkommen eingesehen. Nicht? Mit dem Mann hielten wir uns sehr gut. Und da stand auch, der hat im Verwahr die Anzüge von Braun, habe ich dorthin gebracht. Der hat alle wichtigen Kleidungsstücke von Braun in Verwahr genommen und hat auch die Schreibmaschine von Braun. Also die wertvollen Dinge, die man wegnehmen könnte, die haben wir dem Manuel, ich weiß jetzt nicht, wie der Wärter heißt, Glücht, aber auch Manuel. Der Portier, Manuel von Portier Santa Marta. Hat das alles, jawohl. Und das ist ja auch der Mann, der selbstständig jetzt die meisten Pinien abgeschlagen hatte. Naja, das ist eine Sache für sich wieder. Wir kamen denn dahin und da habe ich alles gesehen. Wir haben gesehen, dass der Berg abgeholzt war. Es war also inzwischen gemacht worden. Ohne Auftrag. Wunderbare Pinienbäume. Ja, und dann ist das Haus wieder abgeschlossen worden. Herr Alsina bekam die Schlüssel wieder und Herr Roger Erocha fuhr dann ab und er ist dann nochmal wieder gekommen und dann haben wir nochmal was. Und dann habe ich inzwischen mich um Handwerker bemüht, die habe ich durch Dr. Adler bekommen, den Handwerker, einen Dachdecker. Und es regnete überall rein, es waren solche Plakate da und unten stand das Wasser auf der Erde und die Dachziegel hatten sich selbstständig gemacht. Der Nordwind hatte also Löcher hineingelassen. Was waren Sie dann noch unten? Nichts mehr. 61, nicht mehr. Nein, nur 1960 und mit Wissen von Rechtsanwalt Karl Urban und der es sogar für sehr angemessen hielt, dass ich das zählte, aber ich sollte dann bitte mit dem Notar reingehen. Da war ich wieder bei Janins. Und, mit Janins korrespondiere ich. Warte, schade. Ist der letzte Brief von Janin an Sie gekommen? Im Sommer hat Frau Janin mir einen ausführlichen. 1961, ja. August, September vielleicht sogar. Hat sie mir einen ausführlichen Brief vom Jahr geschrieben. Wie kam denn eigentlich Janin immer nach Deutschland vor? Oder mit dem Wagen, mit dem Zug oder Flugzeug? Das war immer ganz verschieden. Jedenfalls ist Jamin ein Mann, der auch über die Grenze kommen kann. Der hat ja bewiesen, dass er über die Grenze kommen konnte. Sogar mit dem Wagen von Dr. Braun. Die Spanier haben nämlich ganz harte Vorschriften. Deswegen konnte ich ja den Wagen nicht holen. Wir waren verunglückt mit dem Mercedes 220. Ein ganzes Rad, das linke Hinterrad, hatte sich losgelöst. Ich fuhr mit 140 Sachen und bin doch nicht zu Sturz gekommen. Den Wagen halten können. Ich war alleine im Wagen. Und da wurde der Wagen repariert. Das war im Jahr 58, Herbst 58. Der kam nach Barcelona und in die Mercedes-Werkstatt und ist für 3.000 Mark dort repariert worden. Nun liefern die Spanier keine Wagen aus, nur an den Besitzer. Also es lief auf Dr. Otto Braun. Ja, und das war ein bisschen intensiv. Ja, und das hat also Jamin fertiggebracht, der hat eine Menge geholt, hat ihn rüber geschafft, obwohl er Jamin heißt. Also die Leute sind dort gut bekannt, kennen die sämtliche Schliche und also Sie wissen nicht, ob er immer ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzt hat. Der Jamin? Nein, der flog im Zug, der... Haben Sie... Im Wagen, meist im Wagen. Haben Sie einen Braun nur von Spanien aus Kleve geschrieben und nicht von hier aus? Vielleicht mal aus Bonn. Wann haben Sie den Segler Braun geschrieben? Zum Otto, bester Otto, auf richtige Papier zu bringen. Es ist wesentlich einfacher, als wenn man sich diplomatisch aus der Schlinge zu ziehen hätte. Ziemlich dicht hin, mein Leben wieder einen Sinn bekommen und mein Dank und Dank nicht und könnte jetzt leben. Zum Tod, ich habe dich lieb. Ich liebe dich, deine Vera. Ja, wann ist das gewesen? Das kam im Anfangsvideo doch so vor. Tor. Und das ist also die Zeit, das ist wahrscheinlich die in den ersten 6 Wochen geschrieben. Die Zeit, wo ich sicherlich war, der Mann sehr. Also meine ersten 6 Wochen nach dem Ja, sicherlich. Ist kein Datum dabei? Nein, ist kein Datum. Haben Sie vielleicht aus Italien geschrieben? Nein, das glaube ich nicht. Das ist jetzt fotokopiert, ne? Ich habe ihn ja wörtlich zitiert. Ich hätte das in Parenthese setzen können. Ja. Naja. Ein harmloser Brief. Haben Sie die Notizen eigentlich schon mal gesehen? Zeller. Darf ich das nicht anfassen? Probier mal. Die Palme. Was ist das denn? Barcelona. Lanes. Also das haben Sie es noch nicht gesehen? Nein, das ist ein Weg. Ah, das wissen Sie nicht. Nein. Das könnte Braun geschrieben haben da oben, nicht? Hat das vielleicht Braun geschrieben? Das weiß ich aber nicht. Achtung. Verkauf mit Madrid da, das wieder mit Madrid. Ja, schauen Sie mal. Ich kann die Schrift von dem Mann nicht lesen. Kann mir kein Mensch lesen. Bitte? Bestimmt ein ganz grandioser Fehler. Was das festgenommen ist? Ja, der Mann hat nichts damit zu tun. Er hat genauso wenig damit zu tun wie ich. Das ist der gütigste Mensch. Das ist der gütigste Mensch, den es gibt, glauben Sie es mir. Hilfsbereit und nett. Fragen Sie seine Mutter. Eben hilfsbereit, das nehme ich ja auch an, dass er hilfsbereit ist. Ein anständiger Kerl. Der tut keiner Fliege was zu leiden. Übrigens, Sie haben gesagt, er hätte Diebstahl. Wissen Sie, was das gewesen ist? Ich bin darauf gekommen. Es ist Folgendes gewesen. Ein Freund hat uns, Hans Kossi und mir, damals berichtet über ihn. Sie wären eingezogen gewesen und dieser Freund hatte einen Diebstahl gemacht in Lebensmitteln. Und er hat furchtbar gejammert. Ich sage jetzt meine Frau, die Leidtragende und vor allen Dingen meine Kinder in Köln, die kriegen jetzt kriegt meine Frau weniger, wenn ich sitze oder ich kriege gar nichts, was weiß ich. Und da hat der Fehrbach gesagt, pass mal auf, ich übernehme deine Strafe. Fehrbach ist degradiert worden zum gemeinen Soldaten und hat ein halbes Jahr für diesen Kameraden gesessen. Das ist Hans Fehrbach. Ja, es gibt welche, dass sie unschuldig sind und etwas für einen anderen Absicht. Nein, das war im ganzen Regiment bekannt. Warum ist er durch Ihre Mutter als Verbrecher bezeichnet worden? Von meiner Mutter? Nie meine Mutter hat jemanden geliebt. Ihren Brüdern gegenüber hat Ihre Mutter gesagt, Fehrbach ist ein Verbrecher. Nie, das lügen die Brüder. Die Brüder mögen das. Die Brüder mögen ihn nicht, weil er hässlich ist wie die Nacht. Und weil er kein Akademiker ist. Bei dem kommen nur Leute alle, die Akademiker sind. Genau, meine Brüder. Ein Dünkel bis zum Hals hinaus.

Ja, es gibt's nichts, sagen Sie auch. Die Mutter klagt unentwegt. Ich habe wieder so viel gekocht und der Junge isst wieder nichts. Der Junge isst nichts, der trinkt sein, der lebt vom Bier. Der ist aufgeblasen, der ist jetzt ganz fett geworden, weil er 6 oder 8 Wochen mit seinem Gipsfuß gesessen hat, einen Pomp. Mein Gott, der Mann ist festgenommen. Das ist so was Entsetzliches und das lässt er jetzt bestimmt an mir aus. Warum soll er das an Ihnen auslassen? Das lässt er an mir aus, ja sicher, weil ich es verschuldet habe. Jetzt wird er sagen, ich habe den Wagen, durch den Wagen ist das gekommen, nicht wahr? Hätte ich doch den Wagen nicht gekauft, nicht wahr? Bin ich wieder gutmütig gewesen, habe ich der Vera die 2500 Mark gegeben, nicht wahr? Es ist furchtbar. So ist es doch auch. Der Mann wäre ja nie, der wäre jetzt völlig uninteressant, wenn irgendein anderer Käufer im Zopter weitergestanden hätte. Das glaube ich nicht, Frau Brenner. Nicht wegen des Wagensverkaufs allein ist er interessant geworden. Warum denn? Ich sehe den Menschen hier nicht. Ich kann nur sagen, wie ich ihn früher gesehen habe, ein hochanständiger Mensch. Ein hochanständiger Kerl. Ja, also Sie haben vor ihm Furcht und deshalb ist es am besten, wenn Sie ihn in absehbarer Zeit wohl nicht sehen. Furcht. Also der wird sagen, dass er wütend wird. Furcht. Der tut mir nichts, der Mann natürlich. Warum haben Sie Angst? Ich möchte nicht einem Menschen was angetan, das habe ich ihm ja eingebrockt praktisch. Dann warum? Der Mann hat keine Ahnung, der kennt nichts von Frauen. Kennt den Braun gar nicht, weiß überhaupt nichts davon. Ich habe das von dem Mann ferngehalten. Wenn ich dem gesagt hätte, da ist das und das und das passiert, nicht wahr? Dann hätte er gesagt, ach was? Dann wäre er sofort losgegangen, wäre sofort zur Kriminalpolizei gegangen und hätte gesagt, wie? Sie wollen mich, jetzt weiß ich, Sie wollen mich hier mit der Tat in Verbindung bringen. Dann hätte der Mann getobt. Der kriegt Schaum vor dem Mund vor Wut. Er will akzeptiert, er will als anständiger Mensch gewertet werden, was er ja auch ist. Wenn meine Brüder einbildungsstark sind, der ist es im gewissen Sinne auch sehr. Wie kommt es, dass Sie beim Wagenverkauf ausgerechnet auf Fehrbach kommen würde? Ja, das habe ich schon erzählt, das habe ich gesagt. Ich fand nur Käufer, die 2000 Mark oder noch weniger geben wollten. Und da hat er den großen Mann markiert. Ich kann mich nicht dazu. Dass der Wagen nicht in München verkauft worden ist. Ja, das ist Anregung Brauns, weil im Rheinland größere. Aber das ist doch witzlos, da kommen die ganzen Führungskosten, zumindest die Rauffahrt und die Bahnrückfahrt und so weiter, da kann er das gar nicht aufwiegen, wenn da vielleicht 100 Mark mehr erlöst werden können. Braun hatte ja sogar überlegt, dass er den alten Wagen rauffuhr. Das war alles und ich den neuen oder umgekehrt er den neuen und ich den alten. Wer ist auf die Idee gekommen, den Wagen ins Rheinland zu fahren? Nur Braun. Braun hatte gesagt, im Rheinland ist alles teurer, im Rheinland gibt es mehr Geld. Und nun standen hier die Zeitungen voll. Ist der neue VW in Sicht, Und die Gebrauchtwagenpreise für VW sanken täglich. Und wir hatten den Wagen noch nicht verkauft. Ich konnte ihn nicht verkaufen, weil ich sterbenskrank war. Ich war 4 Wochen nachweislich sehr krank. Nach allgemeiner Erfahrung erzielt man die besten Preise dadurch, dass man den alten Wagen bei dem Kaufen des neuen Das Fahrrad. Wollte er nicht. Da hätte er keine 1600 Mark bekommen. Dr. Braun hat doch überhaupt keinerlei Bindung zum Rheinland gehabt. Und wie sollte er auf den Gedanken kommen, den Wagen im Rheinland? Nur die Bindung, dass er seine Mutter besucht, dass die Schwester von Frau Klo in Bonn wohnte und dass er eine Freundin im Rheinland hatte, die Verbindung hatte er zum Rheinland. Die Verbindung mit ihrer Mutter, die war lediglich eine lose Angelegenheit. So durch los. Wie oft ist es gewesen, dass er bei ihrer Mutter war? Ich weiß, dass er im Frühjahr 60 da gewesen ist. Einmal. Ist er da nicht wieder? Vorher war auch da. Und meine Mutter war mal 14 Tage hier. Und da ist er jeden Tag mit meiner Mutter zusammen gewesen. Und fand die reizend. Und hat immer gesagt, ich glaube, ich heirate deine Mutter. Ja. Nun ist der Fehrbach nicht alias Dr. Schmitz. Fehrbach? Nein. Wie sollte sich das wieder zusammenreimen? Vielleicht müssen Sie doch wissen. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Herr Staatsanwalt. Und wie meinen Sie, dass Fehrbach an Ihnen seine Wut auslässt? Weil der Mann eine Also bitte, ich möchte ihn nicht irgendwie beleidigen, ein Prolet ist, nicht? Und er sagt, ja, komm nicht in sowas rein. Aber ich bin ja genauso unschuldig. Ja, der ist ja klug genug, sicherlich, um das zu fordern. Meinen Sie, dass er dann sagt, dass Sie hätten jemanden gemordet? Ich? Dass er seine Wut da in die Ursache. Nein, nein, das ist so weit geht's nicht. Nein, nein, das ist ja ausgeschlossen. So weit ging seine Wut also nicht nach. Wut, also ich meine, jemand ist wütend, ist aufgebracht. Nicht, dass er mich schlägt oder mich tritt etwa. Jemand ist wütend auf mich. Habe ich nicht gern. Ich habe schon genug Leute, die schlecht angekriegt und mich aussagen. Sie sind einer Ansicht, dass Fehrbach nur Gutes über sich sagen kann. Fehrbach kann nichts Schlechtes über mich sagen. Ja, ich glaube, dass er ein gerechter Mensch ist. Ich glaube, dass Fehrbach ein gerechter Mensch ist. Der ist gerade. Der ist gerade. Der ist gerade als meine Brüder jedenfalls. Ja, also, das, was Sie uns vorher über Fehrbach gesagt haben, steht im Widerspruch zu dem, was Sie jetzt sagen. Wieso denn, Herr Staatsanwalt? Was steht im Widerspruch? Ihre vorherige Charakterisierung Fehrbachs zu ihrer also jetzigen Äußerung. Die Volksseele schäumt in ihm auf, wenn man ihm Unrecht tut. Warum ließ er sich dann freiwillig verurteilen, ohne etwas getan zu haben? Wann? Damals beim Militär. Ja, erstens beim Militär. Da geschah ihm doch dann Unrecht jedenfalls. Er kam sich ja als Held vor, für den anderen den Kopf hinzuhalten, damit die armen Kinder, der Mann hilft Leuten, die Kinder haben. Die arme, der Mann hätte ja keine Unterstützung für die Kinder bekommen in der Zeit seiner Haft, nicht wahr? Dieser Soldat oder Feldwebel oder was er war. Und wäre degradiert worden, war schon ein Höherer, vielleicht schon ein Freiter. Ich habe die Geschichte nicht 100% im Kopf. Jedenfalls hat er dann gesagt, meine Frau geht in die Fabrik, die kann für sich selbst sorgen. Und bei mir weinen keine Kinder. Pass mal auf, ich mach das für dich. Das hat Ihnen Fehrbach erzählt. Nee, das wissen wir gar nicht von Fehrbach, das wissen wir von einem Mann, der das erlebt hat. Entweder der war das der selbst oder dessen Freund, das weiß ich nicht. Ja, wie hieß denn der? Weiß ich nicht mehr. Wo war der? In Köln war das mal. Im Kreise dieser ganzen Leute von Fehrbach. Da haben Sie sich da auch öfters aufgehalten, im Kreise Fehrbach. Hören Sie, das war so, die Leute, wenn er mal, die kamen auch zu uns in Marwick. Die kamen zu uns, das waren Bekannte von dem, die kamen mal vorbei. Also Fehrbach hat auch seine Bekannten mal zu Ihnen hingebracht. Ja, sicher. Auch schon mal, Gott, die kamen mal vorbei, sagten Grüß Gott oder Guten Tag, wenn er sagt, Guten Tag. Und rauchten Zigarette zusammen und dann. Das weiß ich, oder holten ihn ab oder trafen sich oder was weiß ich. Da war ein Mädchen im Hause, das sie alle possierten. Und von einem Stadler oder wie nicht. Aufschreiben, Stadler. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass er durch seine Bekannten gesucht worden ist, wenn er Fahnenflüchtig ist und muss sich irgendwo in einem Dachzimmer verkriechen. Der war nicht fahnenflüchtig. Das ist eine Zeit. Ja, das ist ja die Zeit nach dem Krieg, die ich jetzt berichte. Also nach dem Krieg kam er jetzt für 10 nach Köln. In welches Haus? Ja, Marvin 33. Aha. Also mit Kosse da drunten. Ja, sicherlich. Der Kontakt ist nie abgerissen. Ist fair. Ja, der Kontakt, der riss nicht ab, nicht wahr? Der besorgte dem Hans Kossi Rauchwaren und wie das eben so ging. Warum hat er ihm Rauchwaren besorgt? Weil es nichts zu rauchen gab. Ja, wie hat er diese besorgt? Die er kriegte, wenn er Fahrten machte mit seinem Opel Blitz, dann gaben die Leute ihm wahrscheinlich auch vielleicht hat das Schwarzgeschäft, das ist eine Nebensache, nicht wahr? Das hat wohl wahrscheinlich hat ja jeder gemacht. Jetzt wollen wir uns so hier nicht weiter berühren. Ich habe sie das auch gemacht. Ne? Aber was wir sonst mit Fehrbach noch besprochen haben, würde mich vielleicht interessieren. Ich habe gar nichts mit Fehrbach besprochen, Herr Staatsanwalt. Nichts, nichts, gar nichts. Haben Sie dem Fehrbach einmal Dias gezeigt? Das bin ich gestern schon gefragt worden. Habe ich heute Nacht drüber überlegt. Ich kann mich daran nicht erinnern, überhaupt nicht erinnern, dass ich dem Mann Dias gezeigt habe. Haben Sie einen Projektapparat? Ja, den habe ich. Und den werde ich doch nicht auf, den kann ich überhaupt nicht alleine ausstellen. Den Projektorapparat, den habe ich von Dr. Braun geschenkt bekommen. Und der ist, den kann nur Silvia aufbauen. Der hat einen Defekt, der ist kaputt. Haben Sie dem Fehrbach die Dias gezeigt, als Sie mit der Tochter Silvia bei ihm waren? Nein, da müsste ich ja den Apparat mitnehmen. Haben Sie den Apparat einmal mitgenommen? Nein. Hat Fehrbach selber einen? Ach! Entschuldigung. Haben Sie dann den Fehrbach hier in München Dias gezeigt? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube es nicht. Das ist was Interesse. Der Mann interessiert sich für sowas nicht. Ich glaube es nicht, dass ich sie ihm gezeigt habe. Ich habe sie vielen Menschen gezeigt. Ich kann es nicht 100% sagen. Ich glaube es nicht. Ich musste ja für Paul das dauernd zeigen. Ja, da gab es ja auch noch so ein Cookie, oder wie das heißt. Ein kleiner Dingsbums, so ein kleiner Apparat. Da ist eine Birne drin und da drückt man den drauf. Das gibt es auch noch. Also ich musste es, ja, pausenlos kam Braun mit irgendwelchen Leuten an und die mussten immer diese ganzen... Mussten Sie das immer vorführen bei Herrn Dr. Braun, an diese Leute? Ja, in meiner Wohnung. In Ihrer Wohnung? Ja. Das mussten Sie immer übernehmen? Ja, wenn Sie, aber nur wenn Silvia da war. Weil ich es nicht konnte. Es ging um Vermietungen, es kamen mal 8 Arztleute, die wollten das mieten. Wollten die sehen, was sie mieteten. Und da haben wir das dann... Und da hat Paul auch im Nachhinein gesagt, ich werde übergangen, die Leute sprechen ja nur noch mit dir, das ist ja entsetzlich, die korrespondieren mit dir. Ja, ich sag, das geht ja also, die Kauberstraße zu erzählen, aber anders. Frau Brünig, ich muss dann noch genauer fragen. Ja. Haben Sie einmal nun mit dem Projektor Dias jemanden vorgeführt, ohne dass die Silvia dabei war? Nein, das kann ich nicht. Ja, man kann ja den Dias auch so zeigen, ohne Projektor. Ja, das kann man auch, durch den Cookie. Haben Sie Ich habe das auch verschiedenen Leuten gezeigt, aber ich weiß nicht, ob das Fehrbach war. Das glaube ich nicht, der Mann interessiert sich für sowas nicht. Haben Sie mit Fehrbach über den spanischen Besitz gesprochen? Gar nicht. Ich habe dem nur gesagt. Wie kommt es, dass er dann weiß? Er weiß, dass ich nach Spanien mal fahre für einen alten Herrn und chauffiere. Der weiß ja nicht. Haben Sie mal erzählt, dass Sie an diesem schlecht behandelt werden oder so? Nein. Haben Sie mal wurde ja nicht schlecht behandelt. Haben Sie mal erzählt, dass Sie von ihm, wie das mir erzählt haben, geschlagen wurden? Nein. In Spanien? Nein. Das habe ich nur schön für mich behalten. Ich dachte, der Fieser hat es auch nicht gewusst, der hat es ja gesehen. Ja, der Fieser hat es gesehen. Sonst wurde das totgeschwiegen. Ich hoffe zu Gott. Haben Sie mal dem Herrn Fehrbach gesagt, dass es Sie ekelt vor dem Dr. Braun? Nein. Nein, ich spreche doch nichts Privates mit dem Mann. Hören Sie mal, wenn ich da hinkomme, dann spreche ich mit der Mutter. Und der Mann erscheint nur am Rande und isst und läuft hin und her und wäscht sich, geht in die Küche und wäscht sich. Wenn aber Fehrbach zu Ihnen kommt, dann erscheint er doch nicht am Rande, da kommt er doch allein. Er ist einmal gekommen im vorigen Jahr. Da war der Mann eine Leiche, sage ich Ihnen. Wann im vergangenen Jahr ist er einmal gekommen? Das war in der Faschingszeit. Ich sagte ihm, es könnte Karneval sonntags gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Das steht in meinem Tagebüchlein. Und sonst wenn war, ich mich nicht, recht, sonst war ich also mich nicht, nicht bei Ihnen? Nein. Also in Kauberstraße war er nicht? War der früher vielleicht ganz im Anfang? Das weiß ich nicht. Also in Fasching war er mal in der Kauberstraße? Ja, im frühen Jahr. Das weiß ich ganz genau. Das weiß ich ganz genau. Sie da war er todkrank, da war er in Ulm gewesen. Der Mann kommt doch nur, wenn er in der Nähe zu tun hat. Da hatte er einen Traktor, einen Riesen, so einen Bagger oder wie nennt man das Ding? Diesen Riesenkran hatte er, sagte er, in 12 oder 16 Kilometer Tempo von Köln gefahren und er flog am ganz sämtlichen Bier. Ja, das haben wir gestern schon gesagt. Ja. Da war er da und da ist er meines Erachtens früh morgens gekommen, nicht wahr? Und war völlig übernächtig. Und da habe ich ihm einen Kaffee gekocht. Nescafé habe ich nur im Hause. Und jedenfalls hat der Mann dann sich übergeben. Und es war entsetzlich. Er konnte gar nicht so schnell das Bad erreichen. Und dann hat er da gelegen und geschlafen. Habe ich ihm auf der Couch meiner Tochter habe ich Ihnen so ein Lager bereitet. Ja. Nun, also etwas, was sich nur mit einem Rande interessiert, hat Fehrbach sich auch ab und zu mal, oder vielleicht auch noch einmal, ich weiß nicht genau, einen Wagen bei einer Leihfirma in Köln oder Umgebung ausgeliehen? Ach nein, der hat einen eigenen Wagen, der Mann. Ja, der ist motorisiert seit 1952. Kann sich ja doch mal einen Wagen ausleihen. Nein, warum denn? Das wüsste ich nicht, warum. Das wäre ja Unsinn. Der Wagen war auch nie kaputt. Haben Sie sich nie einen Wagen ausgeliehen? Nie. Ich habe den Mann ja auch jahrelang nicht gesehen. Wissen Sie das sicher, dass er sich nie einen Wagen ausgeliehen hat? Sicher, also, Herr Staatsanwalt, ich habe den Mann Jahre nicht gesehen. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, ob er jemals einen Wagen sich ausgeliehen hat? Dann können Sie auch nicht sagen, ob er sich einen Wagen hat. Ja, also ich sage nur, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Weil Sie wissen es nicht. Warum waren Sie so sehr dagegen, dass er sich einen Wagen ausgeliehen hat? Ja, weil er selbst einen hat. Und das sagt doch nicht, dass man sich keinen Wagen leihen könnte. Warum denn? Wenn der Wagen mal kaputt ist oder einen Unfall man hat. Oder der Wagen gespritzt wird. Ach, der Mann ist doch so ein kleiner Mann. Der leiht sich doch keinen anderen Wagen, wenn er seinen Wagen repariert. Ja, sein Einkommen, das ist ganz schön. Ja, das schon. Das erreicht das Einkommen eines Beamten mit einer mittleren Laufbahn ungefähr. Noch höher, glaube ich, ist es. Der kommt doch auf 1600 Mark. Ja. Ich habe Lohnstreifen gesehen einmal bei ihm. Da hatte er verdient, macht er noch Überstunden. Da arbeitete der Mann sonntags. Samstags und Sonntags, da war der vollkommen besessen. Hat die Mutter sich hinter mich geklemmt, hat gesagt, helfen Sie mir doch, reden Sie doch mal auf das hier Kennis hier, wie sie ihn nennt, auf den verrückten Hans zu Deutsch, ein, dass der auch mal sich eine Stunde gönnt. Ich bin doch immer hier alleine. Alles für das Weib, alles für die Rothaare, die zieht ihn aus, alles für die Rothaare, alles kriegt die, immer noch ein Fähnchen und noch was, dabei verdient die auch. Dann habe ich ihm natürlich gesagt, warum. Und dann sagt er, jetzt zeigt er also Lohnstreifen, ein ganz langes Ding, zog er aus der Tasche. Und dann sagt er, guck mal, das habe ich verdient, mit ganz zitterigen Händen. Ja, ich sage, deine Hände zittern, du bist vollkommen, diesen Wrack. Hinterher beedigt man dich und sagt, Geld steht in der Ecke. Ja. Der Mann arbeitet, um zu arbeiten. Es ist ein Wühlteufel. Ja, das Geld schenkt er dann her, sagt meine Freundin dann was. Großzügig, wahnsinnig großzügig. Ja, aber da hat er doch genügend Geld, um sich meinen Wagen auszuleihen. So kostet es ja schließlich auch nicht. Womit er mal 50 Mark in einem Tag drauf bin, ist es doch das ist mein also, da bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Ob der Mann sich einen Wagen, also ich sähe den Grund, ich sähe von hier aus den Grund nicht ein, weshalb er sich einen Wagen leihen sollte. Also nur um zu arbeiten, der hat ja doch nur den Wagen gehabt, um zur Arbeit zu fahren. Ja, er war ja einige Zeit immer krank. Und dann? Ach, dann meinen Sie, dann hätte er einen Wagen liegen. Kann sie doch auch in der Zeit an meinen Wagen leihen? Nein, weiß ich, das weiß ich bei dir nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Nein, wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Sind Sie nicht selber runtergefahren vor Ostern nach München? Ach, Herr Staatsanwalt, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bin nicht runtergefahren. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ja, das stimmt ja nicht, dass Sie mit dem Zug gefahren sind. Aber es stimmt hundertprozentig. Ich habe eben schon gesagt, ich bin gefahren. Glauben Sie mir, ich bin gefahren. Mit dem Zug 10.25 Uhr. Ich habe dann noch geschrieben, dass das eine Dampflok sein müsste, habe ich mir aufgeschrieben. Und wie der Bahnsteig aussieht. Ich habe eben hier den Herrn noch aufgezeichnet, genau wie der Eingang ist, genau wie der Schalter ist. Der eine Herr, dieser mit dem strengen ja, Gesicht, das, ja. Ja, der wird ja da gewesen sein am Bahnhof und wird sich das ganz genau angesehen haben. Also für mich war der Eingang neu jedenfalls. Und ich schildere ihn so, wie ich es eben aufgezeichnet habe. Ja. Also Ihre Angaben bezüglich des Zuges stimmen natürlich nicht. Herr Staatsanwalt, nicht stand. Herr Staatsanwalt, ich habe ja auch gesagt, dass ich noch einen Beamten gefragt habe, wegen des Liegewagens. Und dann hat er gesagt, es ist ein Sonderzug eingesetzt. Und da sage ich, hat der den Liegewagen? Nein. Und im selben Moment sagte der Pferd übrigens. Und dann kam ich, glaube ich, zu Fehrbach zurück und sagte, schimpfte der, sagt er, hättest du möglich, dass irgendein Beamter warte doch auf den Zug. Meinst du, er könnte den Zug, du wusstest gar nicht, um was es ging, nörgelte. Meinst du, dass irgendein Beamter, ein Bahnsteigmensch hier, ein Schaffner, den Zug schneller herbeiholen könnte? Oder was hast du jetzt mit dem Mann gesprochen? Ach, nichts. Ich hatte Angst, dass er dann unwillig wurde. Also, Frauen müssen mit mir reden. Die jüdische Hast. Dieses ganze Programm noch zu Ende sehen können. Und was weiß ich. Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, dass Sie einmal den Fehrbach fürchten, dass Sie Angst haben vor ihm. Warum denn? Herr Fehrbach ist Ihnen doch nicht so fremd. Was heißt Angst? Dass er mir was tut, davon habe ich keine Angst. Ja, was wollten Sie damit jetzt sagen? Sie wollten nicht nochmal fragen, weil Sie Angst hatten vor dem Fährbach. Ja, um ihn nicht zu vergraulen. Er ist so knapp, der Mann. Ein ganz knapp angebundener Mensch. Ja, nein. Ach, ja, lass doch. Und wenn, dann wäre das jetzt vollkommen gleichgleich, wenn Sie ganz mal knapp ein bisschen über die Fährbachs verlieren. So wichtig ist der Mann Fährbach für Sie, doch in Ihrem Leben. Nein. Und dieser ist ein sehr wichtiger Mann für Sie. Nee. Warum haben Sie dann die Befürchtung, seine Sympathie zu verlieren? Ich habe ungern Streit mit Menschen. Ich möchte gerne gelitten sein. Ich bin zutiefst erschüttert, dass hier so viele Menschen Negatives über mich sagen. Ja, insbesondere braucht Ihnen doch an einer Person wie Fährbach nicht besonders gelegen sein. Doch, Fährbach ist eben ein anständiger Mensch. Ich mache gerne, mir ist wurscht die Herkunft. Das interessiert mich nicht. Wenn ich einen Menschen für nett finde, so zum Beispiel das Dienstmädchen Lesi Harker, finde ich zum Beispiel sehr nett. Die kann jederzeit zu mir kommen, die kann bei mir essen und schlafen, die kriegt von mir, was sie haben will. Ich habe Kontakt mit einfachen Leuten. Viel mehr als mit den sogenannten oberen 2000. Finde ich viel schneller Kontakt. Das Dienstmädchen Harker war in der Zeit bei Ihnen, mit Grüne zusammenlebten. Ja. Und diese Zeit war für Sie nicht leicht, sagten Sie einmal. Ja, die Zeit war sehr schwer. Das Mädchen war eins ein Feind. Da waren Sie mit Fräulein Herger sehr nett immer. Ja, nachher ja auch. Wir haben uns ja immer gesehen. Ja. Sie kannten sie aus dieser Zeit. Ja. Sie war im Landschulheim Berg, wo meine Tochter Silvia war. Und dann hat die Silvia mir dieses Mädchen praktisch vermittelt. Und hat gesagt, geh du doch zum Lichte hier und putz dir den Dreck, geh doch zu meiner Mutti, da hast ein schönes Haus und da kannst du alles lernen bei meiner Mutti. Glauben Sie, dass Herr Fährbach sehr verärgert ist jetzt, dass er wegen dieser Sache festgenommen wurde? Entsetzlich. Entsetzlich. Und wie glauben Sie, wie er wird darauf reagieren, Ihnen gegenüber? Ja, er wird sich gar keinen Vers machen können. Der Mann hat ja mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Halten Sie es für möglich, dass Fährbach Frau Klo in der Zeit erschossen hat? Indem Sie mit Nein. dem Raum Fährbach erschießt überhaupt keinen Menschen. Fährbach erschießt keinen Menschen, Herr Staatsanwalt. Er tut aber für Sie alles angeblich. Wieso? Haben Sie selbst gesagt. Ja, was tut er denn? Er fährt zu meiner Mutter. Also Verhalten ist ja ausgeschlossen. Nicht? Ausgeschlossen. Er fährt zu meiner Mutter, wenn ich in Rosbach sitze und ich weiß, dann würdest du meiner Mutter dieses Handkoll. Meinheit? Nee. Haben Sie selbst gesagt? Das tut kein Mensch. Was? Ach, das ist ja unglaublich. Kein Mensch würde Meinheit für einen anderen. Frau Brüne, was hat denn Herr Fährbach für eine Berufsausbildung? Ja, der ist Arbeiter, nehme ich an. Ja. Nein, der hat, warten Sie mal, der hat gearbeitet bei. Registrierkassen. Der hat eine Ausbildung als Registrierkassen. Was hat er denn gelernt? Das weiß ich nicht. Ich habe es Sie haben es mir gesagt. Sie haben es mir gesagt und das war. Ein Büchsenmacher, wissen Sie, was das ist? Nein. Weiß ich eben nicht. Ein Büchsenmacher stellt Pistolen, Gewehre, also Schusswaffen her. Das hab ich wirklich nicht gewusst. Büchsenmacher? Das ist der Beruf, den er gelernt hat. Weil da kann er mit so Pistolen sehr gut umgehen. Und ein Büchsenmacher muss auch schießen. Und das dann, ist kein richtiger Büchsenmacher. Ja, dann wird er mit Pistolen gut umgehen können. Aber deswegen braucht er doch keinen Menschen zu erschießen, um Gottes Willen. Ach, das braucht er. So ist es. So ist es. Hat er auch einen Krieg nie geschossen? Er war ja Panzerfahrer. Das fragen Sie ihn, wenn er jetzt auf dem Wege nach München ist, und fragen Sie ihn das bitte selbst. Ja, vielleicht ist er schon da. Es ist entsetzlich. Also ich habe Sie vorher ausdrücklich gefragt, ob Sie es für möglich halten, dass Fährbach Frau Klo in der Zeit erschossen hat, in der Sie mit Braun in einem Lokal in der Umgebung von Starnberg sich aufhielten. Ich bin mit keinem Dr. Braun in der Umgebung von Starnberg gewesen am grünen Donnerstag. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Fährbach überhaupt jemals einen Menschen erschießt. Das gibt es nicht. Das tut ein Hans Fährbach nicht. Erkennen Sie ihn so genau? Das tut ein Hans Fährbach nicht. Warum sagen Sie dann, dass Fährbach eine Schlägernatur sei? Also so, er ist so empört, nicht diese, er kriegt eins auf die Nase, wenn er wagt, mir was nachzusagen, so ähnlich. So spricht er. Viel geredet, nichts dahinter wahrscheinlich. Vielleicht überlegen Sie sich das noch mal, wenn wir von Ihnen jetzt abbrechen. Ja.